Da. Da, sag einmal. Hast du das gelesen? Hä? Hast du das gelesen? Hast du das nicht gelesen? Was die Drecksau in Zeitung nicht geschrieben hat? Hast du das nicht gelesen? Der schreibt das nicht. Verstehst du, der schreibt. Wo schreibt der alles hin da? Sein in Schmalen stimmt hinten und vorne nichts. Der schreibt hier Schlagzeile. Attacke auf Geistesmensch. Und lauter so ein Schmarrn schreibt ihr da nicht? Ja, brutal. Ja, weil es ganz anders war, wie ich dabei bin. Ich war nicht dabei, ich weiß auch, wie es war, Mensch. Hey, ich konnte schon erzählen, wie es war. Hey, aber nicht so, wie der da nicht schreibt. Hey, weil wir gesagt haben, haben wir gesagt, Fralle, warum nicht? Wir gehen mal wieder auf das Oktoberfest, haben wir gesagt, auf die Wiesen. Weil wir waren jetzt schon fast ein Jahr lang nicht mehr. Nee. Wir treffen uns vorhin da bei dem Haupteingang. Da treffen wir uns um 5 Uhr. Okay, haben gesagt, aber wir nehmen keine Frauen mit, weil wir wollen eine Gaudi haben. Entschuldigung, darf ich noch sagen, wie es war oder nicht? Hey, wir haben uns pünktlich getroffen. Wir haben um 5 Uhr am Haupteingang bin. Okay, und na, was war da? Sagt der Adi. Du kennst den Adi, du weißt, wie der Adi ist. Okay, sagt der Adi, sagt er, ja, sagt er, mei. Jetzt haben wir da auf der Wiesn, da sagt er, bevor wir anfangen, legen wir uns noch ein paar auf. Okay? Zuerst halt einmal. Okay? Haben wir uns ein paar aufgelegt, die haben jetzt so die nächsten Steindl da hier und ich habe ein Ding gesucht für einen. Warte einmal, lass mich sinnieren. Ich habe einen Vogelbeerschnaps gesucht. Okay? Und wir haben da so hin und so. Nein? Dann sagt der Adi, mei, du kennst den Adi, du weißt, so ist er halt, der Adi. Sagt der Adi, ja, sagt er, mei, jetzt sind wir da auf der Wiesn, sagt er, jetzt tun wir einmal mit der Geisterbahn fahren. Dann haben wir gesagt, Adi, spinnst du? Wir haben da keine kleinen Buben nicht mehr. Geisterbahn fahren, da sind wir am Tofi mit der Geisterbahn fahren. Das ist schon recht, das ist schon gut. Beruhig dich. Ja, der gibt dir keine Ruhe nicht mehr. Ich sag, da mir an den Gefallen, dann fahren wir halt mit ihrem Geisterbahn, warum nicht? Okay, dann sind wir die nächste Geisterbahn rein. Okay. Und der Adi ist neben mir gesetzt. Okay. Und wie soll die sein? Also eine Geisterbahn, irgendwann kommt natürlich einmal so ein Geister her. So ein Kreisspinner oder was. So. Okay. Dann habe ich das erst gesehen. Ich habe das vorher nicht gesehen. Nein, ich hab's ja vorher nicht gesehen. Okay, der Adi zieht den Adi aus der Joppe einen Stuhlhengst lassen. Okay, ein Stuhlbein. Okay, so ein Kaliber. Ich hab das nicht gesehen. Du und der Adi zieht den Geist da nicht auf. Okay. Und der Geist geht. Ja, ich habe noch gesagt, ah, die spinnst du, sag ich. Magst du keine Geister? Er hat gesagt, nein, ums Verrecken nicht, hat er gesagt. Das Geschwirr haue ich zum Teufel, sagt er. Und der Adi hat an jeden Geist, der jetzt gekommen ist, verstehst du? Und du musst dir das vorstellen, die Geister, die haben aus Gips. Okay. In der Geisterbahn hat es gestaubt. Okay. Wie in einem Mehlhäferl. Okay. die Leute, die hinter uns gefahren haben, da war bloß so ein Gipshäuferl wieder. Wir haben uns dann danach die Leute draußen noch ein bisschen angeschaut, die nach uns gekommen sind. Die haben uns ganz entgeistert angeschaut. Das war so, dann war es so. Dann hat der Adi gesagt, da sagt er, okay, also, was sagt er, weil. Der Spuk hat ein Ende, sagt er. Und von dem Staub, da wirst du durstig, gell, kriegst du Durst. Sagt er, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist. Okay. Also gehen wir ins Bierzelt rein. Ja, haben wir gesagt, gehen wir ins Bierzelt. Aber wo gehen wir hin? Ja, sagt er, wir gehen ins Schottenheim, mit Bierzelt ist ja wurscht, sagt er. Haben sie zwar bloß den Spaten gewaschen, aber sagt zur Not, Hoffmann ist ja wurscht, gell. Da, wir gehen da rein, da, in Schottenheim, mit Bierzelt, da rein, da. Da, ich muss dir sagen, da drin kein Platz, weit und breit kein Platz. Da drin, zugegangen, ein Gesums, ein Gewürl da drinnen, kein Platz, nichts zu machen. Hey, und die ganzen scheiß Ausländer da drin, hey, das ganze Graffizeug, Holländer, Japaner, Amerikaner, hey, die wo da vor, daheim schon die Plätze wegwachsen. Hey. Und, jetzt schauen wir um, da drinnen an Dachsenbraterei, probieren wir es da drin. Okay. Also haben wir da umgegangen, aber genau das nämlich, da drin ist zugegangen, da sagst du, das ist ein Wahnsinn. Okay. Zugegangen, da sagst du, ja, sag einmal, haben die Leute heute einen helllichten Tag nichts anderes mehr, einen Schädel wie Bier saufen. Du, wir wollen wir schon wieder gehen. Keine Chance. Du, und auf einmal, jetzt pass auf, da wo der, weißt du, wo der Ochs hängt, da ist ein Tisch, ein Mordstrom-Tisch, frei. Das gibt's ja nicht, ein ganzer Tisch frei. Das gibt's nicht. Das war's ganz frei, war er nicht. Weil da ist nur so eine Zwischengemeinde da gehockt, verstehst? Nun ist der Adi zu dem Zwischengemeinde hingegangen und hat ihn gefragt, aber ganz höflich. Ganz höflich, ich will dabei gewinnen. Dann hat er gesagt, Spezi. Frage. Hey. Ist da noch frei? Aber das Zwischengemeinde, hey. Ausländer, null Deutsch. Unter null. Hey. Mit den Händen hat er umeinander gewirkt. Hey. Er wollte irgendwie sagen, nein. Hey. Hat aber der Adi ganz freundlich, höflich, weil ich bin dabei gewesen, ich hab's ja gesehen. Hat der Adi zu ihm gesagt, der Spezi, dass wir uns klar verstehen, wir sind uns insgesamt 8 Metzger. Gell? Und dann haben wir uns hingesetzt, gell? Okay. Gleich ein Bier. Kommen und düngen und gleich zimtig, da haben wir so Geschwätzwürstel gefressen. Einfach schön, wirklich ein Gaudi, gell? Das heißt, zwischendurch noch kein Gaudi gehabt. Gell? Im Gegenteil, gell? Er hat so Gulaschsuppen, also so ein Plastikding hat er raus, Hefe zu giftig, war so. Und der Adi. Der Adi, aber das ist der Adi, da kannst du nichts machen. So ist er halt, gell? Hat der Adi, aber auf die Idee muss kommen, gell? Kreativ ist er ja, der Hund, gell? Kommt er her mit einem Salzhaferl so in Schapfen, haut es am Zwischengemeinde in Gulaschsuppen rein und sagt, Spezi, sauer macht lustig. Wir haben gleich so viel lachen müssen, gell? Aber das Zwischengemeinde nicht, gell? Null Humor, das Arschloch, gell? Jetzt pass auf, nein, bloß, dass ich weiterverzeih, gell? Da drin im Bierzeit, Bomben, Stimmung, gell, Musik, spielt ein Prosit, die Gemütlichkeit, alle Leute auf die Tisch drum, wir auch, gell. Und jetzt pass auf, Prosit, also die Gemütlichkeit, eins, zwei, und gesoffen war noch nicht. Weil ich war dabei, ich konnte sagen, wie es war. Kommt das zwischen, meine ich. Pfund ist ein Haufen gräbt, hat einen Adi da am Arm, hat einen Backt, am Trinkarm, hey, und hat ihn behindert. Hey. Ich habe das gesehen, ich war dabei. Hey. Und dann hat er noch gesagt, sagt er, ich hab's auch verstanden. Hey, ich war dabei und dann sagt er, Police, Police. Und so viel Englisch kann der Adi auch. Hey. Und, na, und jetzt kommt das, was ich beschwören kann. Du kannst dann bring einen Richter her, ich schwöre jeden Eid. Weil von zuschlagen, keine Rede. Der Adi hat er nicht zugeschlagen. Hey, der Adi hat nicht zugeschlagen. Der Adi hat einen Zwitsch gemeint, ein Maßkrug lediglich leicht einen Schädel aufgesetzt. Hey. Ja, dann war er Ruhe. Hey. Wir haben ja noch lange in den Bierzeit drin gewesen. Was weißt denn du, was wir noch eingelittert haben? Hey. Ich habe eine Makrele gefressen und gerade wirklich, also einfach nett und auch nette Leute und so. Hey. Das heißt, da am Nebentisch, da waren auch ein paar so Hanswursten. Hey. Das waren so aus der Täterei. Ja, die, so Ossi, gell? Dann hat der Adi hört das, gell? Und steht auf und schreit um mich zu denen, sagt, der ist faul, Hund, hat er gesagt, ist faule Bagage, dazu müssen wir es arbeiten. 40 Jahre lang im Bitum und am Flanken, gell? Und jetzt zu uns umkommen und uns in die Hände fressen, sagt er. Du musst aber sagen, die haben keinen Humor, gell? Den haben sie nicht austrieben, gell? Du, einer von denen Ossi, so ein brackiger Kerl, steht auf, möchte sich an Adi greifen, gell? Aber der Adi hat schon gewusst, er lässt sich nicht provozieren. Gell? Weil der gewusst, er hat einen Stuhlhaxen unterm Tisch, gell? Der Adi zirkt und zahnt, gell? Gell, hat er die am Nack? Du zirkt der Adi mit den zwei Fingern an die Nosen legen, das Zwetschgenmeindl wieder rauf. Sagt der Adi, ja, verreck, ist der allweil noch da? Nein, der hat nicht mehr gut ausgeschaut. Der hat schlecht ausgeschaut. Hey. Dann haben sie einen Sanker geholt und haben sie ihn entsorgt. Okay. Dann war er Ruhe. Okay. Und dann schreibt der Schmierfink da rein in Zeitung, Attacke auf Geistesmensch, Nobelpreisträger erleidet Schädelbasisbruch. Sag mal, so wie der ausgeschaut hat, das kann schon sehen, dass der so schnell keinen Nobelpreis mehr kriegt. Okay. Aber nein, jetzt möchte ich dir mal was sagen. Okay, jetzt möchte ich auch mal was sagen. Okay. Jetzt frage ich mich, wenn einer so studiert ist, ja, bei einem so studiert ist wie der, dann muss er da so viel Hirn haben, dass er wissen muss, dass er mit dem Kopf, der überhaupt nichts aushält, nicht aufs Oktoberfest geht, oder? Unerreicht, Gerhard Holt, sensationell.